Arbeit auf das Feld, die langen Furchen schreit, der die kluge Blüten schlägt. Oh, eile, tode Rockerfahnd zur Arbeit auf das Feld, die langen Furchen schreit, der die kluge Blüten schlägt. In der lange Furchen schreit, der die kluge Blüten schlagt. In der lange Furchen schreit, der die kluge Blüten schlagt. In der lange Furchen schreit, der die kluge Blüten schlagt. Blüten schlagt, Blüten, Blüten, Blüten schlagt. Abgemessen Gang, dann in abgemessen Gang, dann führt ihr den Samen auf. Den wirkter Anker treu, den wirkter Anker treu und reif, den Wald zur großen Frucht. Arbeit auf das Feld, die langen Furchen schreit.